Wien 2, Max-Winter-Platz 11, letzter Wohnsitz von Marie Krakauer. Zum Gedenken an meine Großmutter Marie Kominik, verheiratete Krakauer, ihren Ehemann Otto und ihre beiden Kinder Lotte und Margot. Leider habe ich meine Großmutter nie kennengelernt, da sie 1942, 19 Jahre vor meiner Geburt, ermordet worden ist. Die Ermordung von Millionen von Juden und auch Nichtjuden wie meine Großmutter im Zweiten Weltkrieg durch das NS-Regime hat auch meine Familie sprachlos, verzweifelt und ohnmächtig gemacht, so dass darüber kaum gesprochen worden ist und ich daher nicht sehr viele Informationen über sie habe. Meine Mutter, welche damals gerade 15 Jahre alt gewesen ist und als uneheliches Kind von ihrer Großmutter in Wien am Sterneckplatz adoptiert worden war, zeigte mir nur einmal einen Abschiedsbrief ihrer Mutter, welcher vor ihrem Transport nach Theresienstadt 1942 entstanden sein muss. Meine damals 35-jährige Großmutter war wohl aus Liebe zu ihrem jüdischen Mann und ihren beiden gemeinsamen Töchtern, 4 und 10 Jahre alt, in eine ungewisse Zukunft gegangen. Mir war immer gesagt worden, dass meine Großmutter in Auschwitz ums Leben gekommen ist, bis ich zufällig vor ein paar Jahren auf die Homepage einer tschechischen Holocaust-Seite gestoßen bin und dort auf den Namen meiner Großmutter und ihrer Familie. Daraus konnte ich entnehmen, dass sie in Malitrostine zermordet worden waren. Mit diesem Stein der Erinnerung möchte ich vor allem die jungen Menschen zur Wachsamkeit ermahnen, damit sich solche unvorstellbaren Gräueltaten nie mehr wiederholen mögen. Vielleicht ist es auch ein Versuch, etwas gut zu machen, was nicht wieder gut zu machen ist, aber aus dem Gedächtnis der Menschen nicht gelöscht werden soll. Shalom. Brief von Marie und Otto Krakauer an Maries Tochter Hilda, damals 15 Jahre alt, im Juni 1942. Meine Lieben, euren Brief haben wir erhalten. Wir danken euch herzlich für eure Wünsche und wollen zum Allmächtigen hoffen, dass dieselben in Erfüllung gehen mögen. Wir fahren morgen, Samstag, um 10.37 Uhr von hier weg. Unser Transport heißt AAG. Meine Nummer ist 549, Mitzi 550, Lotte 551, Margot 552. Die Adresse meiner Cousine lautet Wien 18, Schöffelgasse 11. Sobald ich Gelegenheit haben werde, schreibe ich. Trachtet, mit meiner Cousine in Verbindung zu bleiben. Ihr könnt sie besuchen. Es sind Arier. Seit 3 Tagen und Nächten arbeiten wir an den Vorbereitungen. Dabei wartet noch viel Arbeit auf uns. Lebet wohl, bleibt gesund und so Gott will, auf Wiedersehen. Seid alle meine Lieben herzlichst gegrüßt und geküsst von eurem euch liebenden Otto. Dürfen wir nur 10 Mark. Bleibt gesund. Mitzi. Meine liebste Hilda, bleib mir gesund. Der liebe Gott soll immer bei dir sein. Deine traurige Mama. Silvia Bauer.